Die Geschichte Hans Castorps, die wir erzählen wollen, nicht um seinetwillen, denn der Leser wird einen einfachen, wenn auch ansprechenden jungen Menschen in ihm kennenlernen, sondern um der Geschichte willen, die uns in hohem Grade erzählenswert scheint, wobei zu Hans Castorps Gunsten denn doch erinnert werden sollte, dass es seine Geschichte ist und dass nicht jedem jede Geschichte passiert. Diese Geschichte ist sehr lange her. Sie ist sozusagen schon ganz mit historischem Edelrost überzogen und unbedingt in der Zeitform der tiefsten Vergangenheit vorzutragen. Das wäre kein Nachteil für eine Geschichte, sondern eher ein Vorteil. Denn Geschichten müssen vergangen sein. Und je vergangener, könnte man sagen, desto besser für sie in ihrer Eigenschaft als Geschichten und für den Erzähler, den raunenden Beschwörer des Imperfekts. Es steht jedoch so mit ihr, wie es heute auch mit den Menschen und unter diesen nicht zum wenigsten mit den Geschichtenerzählern steht, sie ist viel älter als ihre Jahre. Ihre Betagtheit ist nicht nach Tagen, das Alter, das auf ihr liegt, nicht nach Sonnenumläufen zu berechnen. Mit einem Worte, sie verdankt den Grad ihres Vergangenseins nicht eigentlich der Zeit. Eine Aussage, womit auf die Fragwürdigkeit und eigentümliche Zwienatur dieses geheimnisvollen Elementes im Vorbeigehen angespielt und hingewiesen sei. Um aber einen klaren Sachverhalt nicht künstlich zu verdunkeln, die hochgradige Verflossenheit unserer Geschichte rührt daher, dass sie vor einer gewissen Leben und Bewusstsein tief zerklüftenden Wende und Grenze spielt. Sie spielt, oder um jedes Präsens geflissentlich zu vermeiden, sie spielte und hat gespielt vormals, ehedem, in den alten Tagen, der Welt vor dem großen Kriege, mit dessen Beginn so vieles begann, was zu beginnen wohl kaum schon aufgehört hat. Vorher also spielt sie, wenn auch nicht lange vorher, aber ist der Vergangenheitscharakter einer Geschichte nicht desto tiefer, vollkommener und märchenhafter, je dichter vorher sie spielt? Zudem könnte es sein, dass die unsrige mit dem Märchen auch sonst ihrer inneren Natur nach das eine und andere zu schaffen hat. Wir werden sie ausführlich erzählen, genau und gründlich, denn wann wäre je die Kurz- oder Langweiligkeit einer Geschichte abhängig gewesen von dem Raum und der Zeit, die sie in Anspruch nahm? Ohne Furcht vor dem Odium der Peinlichkeit neigen wir vielmehr der Ansicht zu, dass nur das Gründliche wahrhaft unterhaltend sei. Im Handumdrehen also wird der Erzähler mit Hansens Geschichte nicht fertig werden. Die 7 Tage einer Woche werden dazu nicht reichen und auch 7 Monate nicht. Am besten ist es, er macht sich im Voraus nicht klar, wie viel Erdenzeit ihm verstreichen wird, während sie ihn umsponnen hält. Es werden in Gottes Namen ja nicht geradezu 7 Jahre sein. Und somit fangen wir an. Ein einfacher junger Mensch reiste im Hochsommer von Hamburg, seiner Vaterstadt, nach Davos Platz im Graubündischen. Er fuhr auf Besuch für 3 Wochen. Von Hamburg bis dort hinauf, das ist aber eine weite Reise. Zu weit eigentlich im Verhältnis zu einem so kurzen Aufenthalt. Es geht durch mehrere Herrenländer, bergauf und bergab, von der süddeutschen Hochebene hinunter zum Gestade des Schwäbischen Meeres und zu Schiff über seine springenden Wellen hin, dann über Schlünde, die früher für unergründlich galten. Von da an verzettelt sich die Reise, die so lange großzügig in direkten Linien vonstatten ging. Es gibt Aufenthalte und Umständlichkeiten. Beim Orte Rorschach auf schweizerischem Gebiet vertraut man sich wieder der Eisenbahn, gelangt aber vorderhand nur bis Landquart, einer kleinen Alpenstation, wo man den Zug zu wechseln gezwungen ist. Es ist eine Schmalspurbahn, die man nach längerem Herumstehen in windiger und wenig reizvoller Gegend besteigt und in dem Augenblick, wo die kleine, aber offenbar ungewöhnlich zugkräftige Maschine sich in Bewegung setzt, beginnt der eigentlich abenteuerliche Teil der Fahrt, ein jäher und zäher Aufstieg, der nicht enden zu wollen scheint. Denn Station Landquart liegt vergleichsweise noch in mäßiger Höhe. Jetzt aber geht es auf wilder, drangvoller Felsenstraße, allen Ernstes ins Hochgebirge. Hans Castorp, dies der Name des jungen Mannes, befand sich allein mit seiner krokodilsledernen Handtasche, einem Geschenk seines Onkels und Pflegevaters Konsul Tienappel, um auch diesen Namen hier gleich zu nennen, seinem Wintermantel, der an einem Haken schaukelte, und seiner Plaidrolle in einem kleinen, grau gepolsterten Abteil. Er saß bei niedergelassenem Fenster, und da der Nachmittag sich mehr und mehr verkühlte, so hatte er Familiensöhnchen und Zärtling den Kragen seines modisch weiten, auf Seide gearbeiteten Sommerüberziehers aufgeschlagen. Neben ihm auf der Bank lag ein broschiertes Buch namens Ocean Steamships, worin er zu Anfang der Reise bisweilen studiert hatte. Jetzt aber lag es vernachlässigt da, indes der hereinstreichende Atem der schwer keuchenden Lokomotive seinen Umschlag mit Kohlenpartikeln verunreinigte. Er hatte nicht beabsichtigt, diese Reise sonderlich wichtig zu nehmen, sich innerlich auf sie einzulassen. Seine Meinung vielmehr war gewesen, sie rasch abzutun, weil sie abgetan werden musste. Ganz als derselbe zurückzukehren, als der er abgefahren war, und sein Leben genau dort wieder aufzunehmen, wo er es für einen Augenblick hatte liegen lassen müssen. Noch gestern war er völlig in dem gewohnten Gedankenkreise befangen gewesen, hatte sich mit dem jüngst zurückliegenden, seinem Examen und dem unmittelbar bevorstehenden, seinem Eintritt in die Praxis bei Thunder und Wilms, Schiffswerft, Maschinenfabrik und Kesselschmiede beschäftigt und über die nächsten 3 Wochen mit so viel Ungeduld hinweggeblickt, als seine Gemütsart nur immer zuließ. Jetzt aber war ihm doch, als ob die Umstände seine volle Aufmerksamkeit erforderten und als ob es nicht angehe, sie auf die leichte Achsel zu nehmen. Dieses Emporgehobenwerden in Regionen, wo er noch nie geatmet und wo, wie er wusste, völlig ungewohnte, eigentümlich dünne und spärliche Lebensbedingungen herrschten, es fing an, ihn zu erregen, ihn mit einer gewissen Ängstlichkeit zu erfüllen. Heimat und Ordnung lagen nicht nur weit zurück, sie lagen hauptsächlich klaftertief unter ihm. Und noch immer stieg er darüber hinaus. Schwebend zwischen ihnen und dem Unbekannten fragte er sich, wie es ihm dort oben ergehen werde. Vielleicht war es unklug und unzuträglich, dass er, geboren und gewohnt, nur ein paar Meter über dem Meeresspiegel zu atmen, sich plötzlich in diese extremen Gegenden befördern ließ, ohne wenigstens einige Tage an einem Platze von mittlerer Lage verweilt zu haben. Er wünschte, am Ziel zu sein, denn einmal oben, dachte er, würde man leben wie überall und nicht so wie jetzt im Klimmen daran erinnert sein, in welchen unangemessenen Sphären man sich befand. Er sah hinaus, der Zug wand sich gebogen auf schmalem Pass. Man sah die vorderen Wagen, sah die Maschine, die in ihrer Mühe braune, grüne und schwarze Rauchmassen ausstieß, die verflatterten. Wasser rauschten in der Tiefe zur Rechten, links strebten dunkle Fichten zwischen Felsblöcken gegen einen steingrauen Himmel empor, stockfinstere Tunnel kamen und wenn es wieder Tag wurde, taten weitläufige Abgründe mit Ortschaften in der Tiefe sich auf. Es war gegen 8 Uhr, noch hielt sich der Tag. Ein See erschien in landschaftlicher Ferne, seine Flut war grau und schwarz stiegen Fichtenwälder neben seinen Ufern an den umgebenden Höhen hinan, wurden dünn weiter oben, verloren sich und ließen nebelig kahles Gestein zurück. Man hielt an einer kleinen Station, es war Davos Dorf, wie Hans Castorp draußen ausrufen hörte, er würde nun binnen kurzem am Ziele sein. Und plötzlich vernahm er neben sich Joachim Ziemsens Stimme, seines Vetters gemächliche Hamburger Stimme, die sagte, »Tach du, nur steig nur aus!« Und wie er hinaussah, stand unter seinem Fenster Joachim selbst auf dem Perron, in braunem Ulster, ganz ohne Kopfbedeckung, und so gesund aussehend wie in seinem Leben noch nicht. Er lachte und sagte wieder, »Komm nur heraus, du, geniere dich nicht!« »Ich bin aber noch nicht da«, sagte Hans Castorp verdutzt und noch immer sitzend. »Doch, du bist da, dies ist das Dorf. Zum Sanatorium ist es näher von hier. Ich hab nen Wagen mit. Gib mal deine Sachen her.« Und lachend, verwirrt in der Aufregung der Ankunft und des Wiedersehens, reichte Hans Castorp ihm Handtasche und Wintermantel, die Plaidrolle mit Stock und Schirm und schließlich auch Ocean Steamships hinaus. Dann lief er über den engen Korridor und sprang auf den Bahnsteig zur eigentlichen und sozusagen nun erst persönlichen Begrüßung mit seinem Vetter, die sich ohne Überschwang wie zwischen den Leuten von kühlen und spröden Sitten vollzog. Es ist sonderbar zu sagen, aber von jeher hatten sie es vermieden, einander beim Vornamen zu nennen. Einzig und allein aus Scheu vor zu großer Herzenswärme. Da sie sich aber doch nicht gut mit Nachnamen anreden konnten, so beschränkten sie sich auf das Du. Das war eingewurzelte Gewohnheit zwischen den Vettern. Ein Mann in Livree mit Tressenmütze sah zu, wie sie einander, der jungen Ziemsen in militärischer Haltung, rasch und ein bisschen verlegen die Hände schüttelten und kam dann heran, um sich Hans Castorps Gepäckschein auszubitten. Denn er war der Concierge des internationalen Sanatoriums Berghof und zeigte sich willens, den großen Koffer des Gastes vom Bahnhof Platz zu holen, indes die Herren direkt mit dem Wagen zum Abendbrot fuhren. Der Mann hinkte auffallend. Und so war das Erste, was Hans Castorp Joachim Ziemsen fragte: »Ist das ein Kriegsveteran? Was hinkt er denn so?« »Ja, danke«, erwiderte Joachim etwas bitter, »ein Kriegsveteran, der hat's im Knie. Oder hatte es doch, denn dann hat er sich die Kniescheibe herausnehmen lassen.« Hans Castorp besann sich, so rasch er konnte. »Ja, so«, sagte er, indem er im Gehen den Kopf hob und sich flüchtig umblickte. »Du wirst mir aber doch nicht weismachen wollen, dass du noch so etwas hast. Du siehst ja aus, als ob du dein Portepee schon hättest und gerade aus dem Manöver kämst.« Und er sah den Vetter von der Seite an. Joachim war größer und breiter als er, ein Bild der Jugendkraft und wie für die Uniform geschaffen. Er war von dem sehr braunen Typus, den seine blonde Heimat nicht selten hervorbringt, und seine ohnehin dunkle Gesichtshaut war durch Verbrennung beinahe bronzefarben geworden. Mit seinen großen schwarzen Augen und dem dunklen Schnurrbärtchen über dem vollen, gut geschnittenen Munde wäre er geradezu schön gewesen, wenn er nicht abstehende Uhren gehabt hätte. Sie waren sein einziger Kummer und Lebensschmerz gewesen bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Jetzt hatte er andere Sorgen. Hans Castorp fuhr fort: »Du kommst doch gleich mit mir hinunter. Ich sehe wirklich kein Hindernis.« »Gleich mit dir?« fragte der Vetter und wandte ihm seine großen Augen zu, die immer sanft gewesen waren, in diesen 5 Monaten aber einen etwas müden, ja traurigen Ausdruck angenommen hatten. »Gleich wann?« »Na, in 3 Wochen.« »Ach so, du fährst wohl schon wieder nach Hause in deinen Gedanken«, antwortete Joachim. »Erst akklimatisiere dich mal, das ist gar nicht so leicht, sollst du sehen. Und dann ist das Klima auch nicht das einzig Sonderbare bei uns. Du wirst hier mancherlei Neues sehen, pass auf. Und was du von mir sagst, das geht denn doch nicht so flott mit mir, du. In 3 Wochen nach Haus, das sind so Ideen von unten. Ich bin ja wohl braun, aber das ist hauptsächlich Schneeverbrennung und hat nicht viel zu bedeuten, wie Behrens auch immer sagt. Und bei der letzten Generaluntersuchung hat er gesagt, um 1/2 Jahr wird es wohl ziemlich sicher noch dauern.« »1/2 Jahr? Bist du toll?« rief Hans Castorp. Sie hatten sich eben vor dem Stationsgebäude, das nicht viel mehr als ein Schuppen war, in das gelbe Kabriolett gesetzt, das dort auf steinigem Platze bereitstand. Und während die beiden Braunen anzogen, warf sich Hans Castorp empört auf dem harten Kissen herum. »1/2 Jahr? Du bist ja schon fast 1/2 Jahr hier. Man hat doch nicht so viel Zeit.« »Ja, Zeit«, sagte Joachim und nickte mehrmals geradeaus, ohne sich um des Vetters ehrliche Entrüstung zu kümmern. »Die springen hier um mit der menschlichen Zeit. Das glaubst du gar nicht. 3 Wochen sind wie ein Tag vor ihnen, du wirst schon sehen. Du wirst das alles schon lernen«, sagte er und setzte hinzu: »Man ändert hier seine Begriffe.« Hans Castorp betrachtete ihn unausgesetzt von der Seite. »Du hast dich aber doch prachtvoll erholt«, sagte er kopfschüttelnd. »Ja, meinst du?« antwortete Joachim. »Nicht wahr? Ich denke doch auch. Aber ich habe noch Sputum. sagte er mit einem zugleich lässigen und heftigen Achselzucken, das ihm nicht gut zu Gesichte stand, und ließ seinen Vetter etwas sehen, was er aus der ihm zugekehrten Seitentasche seines Ulsters zur Hälfte herauszog und gleich wieder verwahrte, eine flache, geschweifte Flasche aus blauem Glase mit einem Metallverschluss. »Das haben die meisten von uns hier oben«, sagte er. »Es hat auch einen Namen bei uns, so einen Spitznamen, ganz fidel. Du siehst dir die Gegend an?« Das tat Hans Castorp, und er äußerte großartig. »Findest du?« fragte Joachim. Die entfernteren Bergkulissen hinten am Ausgang, gegen den das Tal sich verjüngte, zeigten ein nüchternes Schieferblau. Da ein Wind sich aufgemacht hatte, wurde die Abendkühle empfindlich. »Nein, ich finde es offen gestanden nicht so überwältigend«, sagte Hans Castorp. »Wo sind denn die Gletscher und Firnen und die gewaltigen Bergriesen? Diese Dinger sind doch nicht sehr hoch, wie mir scheint.« »Doch, sie sind hoch«, antwortete Joachim. »Du siehst die Baumgrenze fast überall. Sie markiert sich ja auffallend scharf. Die Fichten hören auf und damit hört alles auf. Aus ist es. Felsen, wie du bemerkst. Da drüben, rechts von dem Schwarzhorn, dieser Zinke dort, hast du sogar einen Gletscher. Siehst du das Blaue noch? Er ist nicht groß, aber es ist ein Gletscher, wie es sich gehört. Der Skaletta-Gletscher. Pitzmichel und Tinzenhorn in der Lücke, du kannst sie von hier aus nicht sehen, liegen auch immer im Schnee, das ganze Jahr.« »In ewigem Schnee«, sagte Hans Castorp. »Ja, ewig, wenn du willst. Doch, hoch ist das alles schon. Aber wir selbst sind scheußlich hoch, musst du bedenken. 1600 Meter über dem Meer. Da kommen die Erhebungen nicht so zur Geltung.« »Ja, war das eine Kletterei. Mir ist Angst und Bange geworden, kann ich dir sagen. 1600 Meter, das sind ja annähernd 5000 Fuß, wenn ich es ausrechne. In meinem Leben war ich noch nicht so hoch.« Und Hans Castorp nahm neugierig einen tiefen, probenden Atemzug von der fremden Luft. Sie war frisch und nichts weiter. Sie entbehrte des Duftes, des Inhaltes, der Feuchtigkeit. Sie ging leicht ein und sagte der Seele nichts. »Ausgezeichnet«, bemerkte er höflich. »Das ist eine berühmte Luft. Übrigens präsentiert sich die Gegend heute Abend nicht vorteilhaft. Manchmal nimmt sie sich besser aus, besonders im Schnee. Aber man sieht sich sehr satt an ihr. Wir alle hier oben, kannst du mir glauben, haben sie ganz unaussprechlich satt«, sagte Joachim. Und sein Mund wurde von einem Ausdruck des Ekels verzogen, der übertrieben und unbeherrscht wirkte und ihn wiederum nicht gut kleidete. »Du sprichst so sonderbar«, sagte Hans Castorp. »Spreche ich sonderbar?« fragte Joachim mit einer gewissen Besorgnis und wandte sich seinem Vetter zu. »Nein, nein, verzeih, es kam mir wohl nur einen Augenblick so vor«, beeilte sich Hans Castorp zu sagen. Er hatte aber die Wendung »wir hier oben« gemeint, die Joachim schon zum dritten oder vierten Mal gebraucht hatte und die ihn auf irgendeine Weise beklemmend und seltsam anmutete. »Unser Sanatorium liegt noch höher als der Ort, wie du siehst«, fuhr Joachim fort, 50 Meter. »Im Prospekt steht 100, aber es sind bloß 50. Am allerhöchsten liegt das Sanatorium Schatzalp, dort drüben, man kann's nicht sehen. Die müssen im Winter ihre Leichen per Bobschlitten herunter befördern, weil dann die Wege nicht fahrbar sind.« »Ihre Leichen? Ach so. Na, hör mal«, rief Hans Castorp, und plötzlich geriet er ins Lachen. In ein heftiges, unbezwingliches Lachen, das seine Brust erschütterte und sein vom kühlen Wind etwas steifes Gesicht zu einer leise schmerzenden Grimasse verzog. »Auf dem Bobschlitten? Und das erzählst du mir so in aller Gemütsruhe? Du bist ja ganz zynisch geworden in diesen 5 Monaten.« »Gar nicht zynisch«, antwortete Joachim achselzuckend. »Wieso denn? Das ist den Leichen doch einerlei. Übrigens kann es wohl sein, dass man zynisch wird hier bei uns. Behrens selbst ist auch so ein alter Zyniker. Ein famoses Huhn nebenbei, alter Chorstudent und glänzender Operateur, wie es scheint. Der wird dir gefallen. Dann ist da noch Krokowski, der Assistent. Ein ganz gescheutes Etwas. Im Prospekt ist besonders auf seine Tätigkeit hingewiesen. Er treibt nämlich Seelenzergliederung mit den Patienten.« »Was treibt er?« Seelenzergliederung, das ist erwiderlich, rief Hans Castorp, und nun nahm seine Heiterkeit überhand. Er war ihrer gar nicht mehr Herr. Nach allem anderen hatte die Seelenzergliederung es ihm vollends angetan, und er lachte so sehr, dass die Tränen ihm unter der Hand hervorliefen, mit der er sich vorbeugend die Augen bedeckte. Joachim lachte ebenfalls herzlich, es schien ihm wohl zu tun, und so kam es, dass die jungen Leute in großer Aufgeräumtheit aus ihrem Wagen stiegen, der sie zuletzt im Schritt auf steiler, schleifenförmiger Anfahrt vor das Portal des internationalen Sanatoriums Berghof getragen hatte. Gleich zur Rechten, zwischen Haustor und Windfang, war die Concierge-Loge gelegen, und von dort kam ein Bediensteter von französischem Typus, der am Telefon sitzend Zeitungen gelesen hatte, in der grauen Livree des hinkenden Mannes am Bahnhof ihnen entgegen und führte sie durch die wohlbeleuchtete Halle, an deren linker Seite Gesellschaftsräume lagen. Im Vorübergehen blickte Hans Castorp hinein und fand sie leer. »Wo denn die Gäste seien?« fragte er. Und sein Vetter antwortete, »in der Liegekur.« »Ich hatte Ausgang heute, weil ich dich abholen wollte, sonst lieg ich auch nach dem Abendbrot auf dem Balkon.« Es fehlte nicht viel, dass Hans Castorp aufs Neue vom Lachen überwältigt wurde. »Was, ihr liegt noch bei Nacht und Nebel auf dem Balkon?« fragte er mit wankender Stimme. »Ja, das ist Vorschrift, von 8 bis 10. Aber komm nun, sieh dir dein Zimmer an und wasch dir die Hände.« Sie bestiegen den Lift, dessen elektrisches Triebwerk der Franzose bediente. Im Hinaufgleiten trocknete Hans Castorp sich die Augen. »Ich bin ganz entzwei und erschöpft vor Lachen«, sagte er und atmete durch den Mund. »Hier bist du«, sagte Joachim, »Nummer 34. Rechts bin ich und links ist ein russisches Ehepaar. Etwas salopp und laut, muss man wohl sagen, aber das war nicht anders zu machen. No, was sagst du?« Die Tür war doppelt, mit Kleiderhaken im inneren Hohlraum. Joachim hatte das Deckenlicht eingeschaltet und in seiner zitternden Klarheit zeigte das Zimmer sich heiter und friedlich, mit seinen weißen praktischen Möbeln, seinen ebenfalls weißen, starken, waschbaren Tapeten, seinem reinlichen Linoleum-Fußbodenbelag und den leinenen Vorhängen, die in modernem Geschmacke einfach und lustig bestickt waren. Die Balkontür stand offen, man gewahrte die Lichter des Tals und vernahm eine entfernte Tanzmusik. Der gute Joachim hatte einige Blumen in eine kleine Vase auf die Kommode gestellt, was eben im zweiten Grase zu finden gewesen war, etwas Schafgarbe und ein paar Glockenblumen, von ihm selbst am Hange gepflückt. »Reizend von dir«, sagte Hans Castorp, »was für ein nettes Zimmer. Hier lässt es sich gut und gern ein paar Wochen hausen.« »Vorgestern ist hier eine Amerikanerin gestorben«, sagte Joachim. »Behrens meinte gleich, dass sie fertig sein würde, bis du kämst. Und dass du das Zimmer dann haben könntest. Ihr Verlobter war bei ihr, englischer Marineoffizier, aber er benahm sich nicht gerade stramm. Jeden Augenblick kam er auf den Korridor hinaus, um zu weinen, ganz wie ein kleiner Junge. Und dann rieb er sich die Backen mit Cold Cream ein, weil er rasiert war und die Tränen ihn da so brannten. Vorgestern Abend hatte die Amerikanerin noch 2 Blutstürze ersten Ranges und damit war Schluss. Aber sie ist schon seit gestern Morgen fort und dann haben sie hier natürlich gründlich ausgeräuchert. Mit Formalin, weißt du, das soll so gut sein für solche Zwecke.« Hans Castorp nahm diese Erzählung mit einer angeregten Zerstreutheit auf, mit zurückgezogenen Ärmeln vor dem geräumigen Waschbecken stehend, dessen Nickelhähne im elektrischen Lichte blitzten, warf er kaum einen flüchtigen Blick zu der weißmetallenen, reinlich bedeckten Bettstatt hinüber. »Ausgeräuchert, das ist famos«, sagte er gesprächig und etwas ungereimt, indem er sich die Hände wusch und trocknete. »Ja, Methylaldehyd. Das hält die stärkste Bakterie nicht aus. H2CO. Aber es sticht dir die Nase, nicht? Selbstverständlich ist strengste Sauberkeit eine Grundbedingung.« Er sagte selbstverständlich mit dem getrennten ST, während sein Vetter sich, seit er Student war, die verbreitetere Aussprache angewöhnt hatte und fuhr mit großer Geläufigkeit fort, was ich noch sagen wollte. »Wahrscheinlich hatte der Marineoffizier sich mit dem Sicherheitsapparat rasiert, möchte ich annehmen. Man macht sich doch leichter Wund mit den Dingern. Da war er wohl vom Dienst her gewöhnt, Cold Cream anzuwenden. Es fällt mir nichts auf daran.« Und er plauderte weiter, sagte, dass er 200 Stück von Maria Mancini, seiner Zigarre, im Koffer habe. Die Revision sei höchst gemütlich gewesen und richtete Grüße von verschiedenen Personen in der Heimat aus. »Wird hier denn nicht geheizt?« rief er plötzlich und lief zu den Röhren, um die Hände daran zu legen. »Nein, wir werden hier ziemlich kühl gehalten«, antwortete Joachim. »Da muss es anders kommen, bis im August die Zentralheizung angezündet wird.« »August, August«, sagte Hans Castorp, »aber mich friert abscheulich, nämlich am Körper, denn im Gesicht bin ich auffallend echauffiert. Darf, fühl doch mal, wie ich brenne.« Diese Zumutung, man solle sein Gesicht befühlen, passte ganz und gar nicht zu Hans Castorps Natur und berührte ihn selber peinlich. Joachim ging auch nicht darauf ein, sondern sagte nur, »das ist die Luft«, und hat nichts zu sagen. Behrens selbst hat den ganzen Tag blaue Backen. Manche gewöhnen sich nie. Na, go on, wir kriegen sonst nichts mehr zu essen.« Draußen zeigte sich eine Krankenschwester, kurzsichtig und neugierig nach ihnen spähend. Aber im ersten Stockwerk blieb Hans Castorp plötzlich stehen, festgebannt von einem vollkommen grässlichen Geräusch, das in geringer Entfernung hinter einer Biegung des Korridors vernehmlich wurde. Einem Geräusch nicht laut, aber so ausgemacht abscheulicher Art, dass Hans Castorp eine Grimasse schnitt und seinen Vetter mit erweiterten Augen ansah. Es war Husten, offenbar. Eines Mannes Husten, aber ein Husten, der keinem anderen ähnelte, den Hans Castorp jemals gehört hatte. Ja, mit dem verglichen jeder andere ihm bekannte Husten eine prächtige und gesunde Lebensäußerung gewesen war. Ein Husten ganz ohne Lust und Liebe, der nicht in richtigen Stößen geschah, sondern nur wie ein schauerlich kraftloses Wühlen im Brei organischer Auflösung klang. »Ja«, sagte Joachim, »da sieht es böse aus. Ein österreichischer Aristokrat, weißt du, eleganter Mann und ganz wie zum Herrenreiter geboren. Und nun steht es so mit ihm. Aber er geht noch herum.« Während sie ihren Weg fortsetzten, sprach Hans Castorp angelegentlich über den Husten des Herrenreiters. »Du musst bedenken«, sagte er, »dass ich dergleichen nie gehört habe, dass es mir völlig neu ist. Da macht es natürlich Eindruck auf mich. Es gibt so vielerlei Husten, trockenen und losen, und der lose ist eher noch vorteilhafter, wie man allgemein sagt, und besser, als wenn man so bellt. Als ich in meiner Jugend, sagte er, Bräune hatte, da bellte ich wie ein Wolf, und sie waren alle froh, als es locker wurde. Ich kann mich noch daran erinnern. Aber so ein Husten wie dieser war noch nicht da. Für mich wenigstens nicht. Das ist ja gar kein lebendiger Husten mehr. Er ist nicht trocken, aber lose kann man ihn auch nicht nennen. Das ist noch längst nicht das Wort. Es ist ja gerade, als ob man dabei in den Menschen hineinsähe, wie es da aussieht, alles ein Matsch und Schlamm.« »No«, sagte Joachim, »ich höre es ja jeden Tag. Du brauchst es mir nicht zu beschreiben.« Aber Hans Castorp konnte sich gar nicht über den vernommenen Husten beruhigen. Er versicherte wiederholt, dass man förmlich dabei in den Herrenreiter hineinsähe. Und als sie das Restaurant betraten, hatten seine reisemüden Augen einen erregten Glanz.